Leichtes Spiel. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Frank? Es nimmt mir den Atem. Frank? Frank? Frank? Ich bin nicht taub. Was machst du? Gehst du weg? Wohin? Ich muss nochmal ins Büro. Um diese Zeit? Ich habe es vergessen. Soll ich mit? Ich habe zu tun. Wir könnten doch zusammen... Ines. Danach? Nein. Gehst du wieder? Lass es. Wenn du jetzt gehst, dann... Was dann? Ach, hör auf mit dem Theater. Frank. Fernsehen. Frank? Frank? Bist du das? Hallo? Was ist denn das? Die Tür. Hallo? Ist da wer? Hilfe! Die Stille sonst. Hast du verstanden? Wo ist Geld? Was für Geld? Was Geld? Ich hab Geld in meiner Handtasche. Nicht Tasche, andere Geld. Mehr. Andere? Was für andere? Im Tresor. Tresor? Ich weiß, das ist Tresor. Wo? Hinterm Bild. Du zeig. Los! Ja. Du mach auf, Tresor. Das kann ich nicht. Mach Zahlen. Ich kenne die Zahlen nicht. Ich sage nicht nochmal. Die Kombination kennt nur mein Mann. Sag Zahlen! Bitte! Die Zahlen. Ich weiß doch nicht. Hör auf, sei still. Sie sollen aufhören. Wo ist Mann? Im Büro. Du mach Anruf. Er soll geben zahlen. Was? Ruf an, mach schon. Ja. Mach laut. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Frank Steinhaus, Glorius Baum. Oh, der geht wenn nicht Sie eine an. Nachricht hinterlassen möchten, du sagen, dass er ruft zurück. Sofort. Zurück. Frank, ich bin's. Oh Gott, bist du da? Geh ran, bitte. Es ist wichtig, bitte. Ruf zurück, Frank. Bitte. Okay, jetzt aufs Sofa. Wenn er nicht... Geh! Kann ich was zu trinken? Bitte, ich muss meine Tabletten... Warum ruft nicht an? Ich weiß nicht. Halbe Stunde. Ich hab Schmuck. Schmuck? Ja. Was für Schmuck? Im Schlafzimmer, in der Kommode. Den können Sie nehmen. Alles. Ich will keinen Schmuck. Und den? Was soll das? Mein Ehering, der ist echt. Gold. Ich will nicht. Mach das weg. Sie können ihn verkaufen. Ich bin kein Dieb. Ich will mein Geld. Ihr Geld? Wie viel Geld in Handtasche? Ich weiß nicht, 100 Euro? Und meine EC-Karte. Damit können wir zum Automaten. Ich gebe Ihnen meine PIN. Wo ist Tasche? Im Flur. Ich kann sie holen. Du bleib sitzen. Der Automat ist an der Ecke, bei der Tankstelle. Wie viel kommt aus Automat? 1000 Euro? Sie können die Karte behalten. Ich werde sie nicht sperren lassen, ganz bestimmt. Frank. Er soll geben zahlen für Tresor. Das wird er niemals. Du mach! Frank? Was ist los? Was willst du? Ich muss an den Tresor. Ah, ja? Ich möchte mein Collier. Wieso das denn? Sagst du mir die Zahlen, bitte? Willst du ausgehen? Wohin? Zur Tankstelle? Bitte, Frank. Geh schlafen. Frank. Er soll kommen. Kannst du bitte kommen? Und zum Schlafen brauchst du kein Collier. Ich brauche dich. Oh, oh Gott, ich habe Angst, Frank. Nimm deine Tabletten. Da ist jemand im Garten. Tatsächlich. Bitte. Dann bitte ihn doch rein. Auf einen Drink. Ich bitte dich. Ich schalte jetzt das Handy aus. Nein, Frank. Entspann dich. Bitte. Frank. Ist genug? Nein. Reicht? Bitte. Was ist für Tablette? Kreislauf. Ist nicht gut mit Alkohol. Machen Sie sich etwas Sorgen um mich? Mein Mann nicht. Er wird kommen. Er hat sein Handy ausgeschaltet. Irgendwann er kommt. Und dann? Gib Geld. Alles gut. Und wenn er sich weigert, den Tresor zu öffnen, werden Sie mich dann erschießen? Jetzt kochen Kaffee. Stark genug, der Kaffee? Ja. Gut. Darf ich rauchen? Bitte? Okay. Danke. Sie auch? Nein. Sie rauchen nicht? Rauchen gefährdet die Gesundheit. Sie brauchen nicht am Fenster stehen. Er kommt nicht vor morgen früh. Ich kenne mich da aus. Glauben Sie mir. Ach, nehmen Sie doch wenigstens einen Stuhl. Es ist gut. Haben Sie die Musik gehört? Im Telefon? Im Hintergrund? Was Musik? Er ist nicht im Büro. Da ist keine Musik. Kein Radio in seinem Büro. Er steckt da irgendwo. Ja, genau. Vielleicht ein Auto unterwegs? Ja, Straßenstrich vielleicht. Haben Sie eine Frau? Ich meine, außerhalb von irgendwelchen Etablissements? Sie sind doch verheiratet, oder? Sie wollten meinen Ehering nicht haben. Obwohl er mindestens 2000 Euro wert ist, wo Sie so dringend Geld brauchen. Wieso nicht? Hm? Weil Sie schon einen haben. Weil er Ihnen heilig ist, Ihr Ring, Ihre Ehe. Habe ich recht? Ich habe Sie beobachtet, als mein Mann mich abserviert hat. Ich habe ihre Augen gesehen. Sie waren überrascht. Erstaunt. Zwei Menschen, die sich lieben, klingen anders. Sie sind anders. Sie haben mir erlaubt, meine Tabletten zu nehmen, aber sie haben mir nicht erlaubt, mich zu betrinken. Warum? Kann Ihnen doch nur recht sein, wenn ich mich betrinke, wenn ich auf dem Sofa einschlafe. Oder brauchen Sie mich noch zum Kaffee kochen? Soll ich noch welchen? Nein. Nicht besonders praktisch, was? Mit Maske. Kaffee trinken. Ihre Frau? Gehen Sie nicht ran? Weiß sie, dass Sie hier sind? Betrügen Sie sie auch? Nicht reden. Er betrügt mich. Mein Mann betrügt mich. Interessiert sie nicht, was? Braucht sie nicht zu interessieren. Sie interessieren sich nur für Geld. Ihr Geld. Ist es im Tresor? Sie kennen ihn, oder? Meinen Mann. Seien Sie endlich still. Sie wissen, dass es einen Tresor gibt hier im Haus. Woher, wenn nicht von meinem Mann? Sie wussten, dass er weg ist, oder? Als Sie eingebrochen sind. Sie haben vor dem Haus gewartet, bis er weg ist. Warum? Weil er Sie erkannt hätte? Trotz der Maske? Oder haben Sie einfach nur Angst vor ihm? Du sei still! Sie wussten, dass ich im Haus bin. Sie haben es beobachtet. Mich. Und trotzdem sind Sie eingebrochen. Sie dachten, ich würde die Kombination kennen. Sie dachten, kein Risiko. Nur eine Frau. Leichtes Spiel. Schluss jetzt! Frank. Sieh. Oh Gott, bin ich eingeschlafen. Wie spät ist es? Ach ja. Nicht sprechen. Ganz vergessen. 11. Danke. Sind Sie nicht müde? Ich bin müde, lebensmüde. Die letzte. Das ist bestimmt meine letzte Zigarette. Ich nehme nicht an, dass Sie mir neue holen, was? Die Gelegenheit aufzuhören. Soll ich es nochmal versuchen? Ihn anrufen? Meinen Mann? Vielleicht ist er durch mit... Wir warten. Schweigen ist Gold, ich weiß. Aber reden hält wach, oder? Warum schlafen Sie nicht einfach weiter? Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? Du schweig. Was glauben Sie, wie lange Sie das durchhalten? Ohne Schlaf, ohne Kaffee. Ich sage nicht noch einmal. Sonst erschießen Sie mich, ich weiß. Das sagten Sie schon. Was machen Sie? Vergessen Sie Ihren Akzent nicht. Du mach sitzen. Was soll das sein? Balkan? Denen ist alles zuzutrauen, was? Die erschießen sogar wehrlose Fernseher. Letzte Mal. Na los, tun Sie's. Erschießen Sie mich. Was ist? Worauf warten Sie? Bringen wir es hinter uns. Drücken Sie schon ab. Sie würden meinem Mann einen Gefallen tun, dann wäre er mich endlich los. Na los! Vielleicht legt er ja sogar noch was drauf. Aus Dankbarkeit zu Ihrem Geld. Was ist? Haben Sie Angst, dass das Parkett schmutzig wird? Espresso? Danke. Zucker? Ohne. Angst um Ihre Linie? Sie nicht? Meine Linie? Ich meine Kaffee. Ich bleibe hierbei, wenn Sie erlauben. Ich erlaube. Besser betrinken lassen, als erschießen müssen, oder? Zum Wohl? Wie sagt man das bei Ihnen auf dem Balkan? Prost. Gut? Gut. Gut. Sie haben sinnliche Lippen. Wissen Sie das? Oh. Entschuldigung, darf ich das sagen? Sag mal deinem Mann nicht. Männer brauchen keine Komplimente, keinen Zucker. Wir sollten wieder rüber. Männer sind stolz und stark, kühl, beherrscht, überlegen. Sie überfallen wehrlose Frauen. Naja, wenigstens sind sie kein Mörder. Sie sind nicht mal ein richtiger Einbrecher, oder? Wir gehen rüber. Aber was sind sie dann? Kommen Sie! Soll ich raten? Handwerker, richtig? Schreiner oder Schlosser? Was? Ihre Schuhe, ihre Hand. Meine Hand? Ich kann bis vier zählen, obwohl ich eine Frau bin. Was vier? Finger an ihrer Rechten. Einer fehlt im Handschuh. Berufskrankheit, oder? Ja, ich habe meinen Vater früher oft begleitet, als ich klein war. Auf seinen Baustellen. Da hatte jeder Schreiner irgendeinen Finger ab. Ihr Vater? Glorius Bau. Planung, Ausführung, Übergabe. Schlüsselfertig. Nach meiner Mutter, Gloria. Sie ist vor 8 Jahren gestorben. Mein Vater ein Jahr später. Aus Gram. Er hat seine Frau geliebt. Ja, sowas kommt vor. Frank hat die Firma übernommen und mich. Ich habe damals einen Geschäftspartner gesucht. Für die Firma. Ich hatte ja keine Ahnung vom Baugeschäft. Und von Männern auch nicht. Er hat sich eingeschlichen. In mein Herz und in die Firma. Wegen der Firma. Wie Sie sehen, Sie sind nicht der Einzige, den er betrogen hat. Was? Ja, er hat es zum Geschäftsprinzip erhoben. Vortäuschen, abzocken. Zu seinem Lebensprinzip. Mein Mann ist ein Sadist. Es macht ihm Spaß, andere Menschen leiden zu sehen, Existenzen zu vernichten, dabei zuzusehen, wie sie zugrunde gehen. Sie wissen, was ich meine, oder? Ihre Augen. Wieso nehmen Sie nicht endlich Ihre Maske ab? Ich weiß ja sowieso, wer Sie sind. Ich habe einen Schlüssel für das Arbeitszimmer meines Mannes. Ich bin neugierig, wissen Sie? 3. März, 15 Uhr, 13. Ja, hier Malchow, Holzbau. Herr Steinhaus, ich habe Sie unter Ihrer Handynummer nicht erreichen können. Natürlich nicht. Deshalb nur privat. Der Dachgeschossausbau Holländerstraße 4 bis 8 ist abgeschlossen. Ich würde gerne die Abnahme mit Ihnen machen. Persönlich. Wäre nett, wenn Sie zurückrufen würden. Er hat den AB nur für solche Fälle, wie Sie. Später noch mal. Vielleicht kriege ich Sie ja ausnahmsweise live. Sein schwarzes Loch. Einen schönen Tag noch. 5. März, 9.27 Uhr. Malchow, Herr Steinhaus, ich warte noch immer auf Ihren Rückruf. Ich habe Ihre Stimme sofort wiedererkannt. Nach dem ersten Schreck. Trotz Maske und verstellter Stimme. Sind Sie in Urlaub oder was? Meine Nummer haben Sie. Wiederhören. 8. März, 8.01 Uhr. Malchow hier. Was soll das? Erst melden Sie sich nicht und dann schicken Sie mir diese Mängelliste. Wir haben unsere Arbeiten vertragsgemäß und fristgerecht ausgeführt. Ich weiß nicht, was Sie da monieren. Aber ich bin gern bereit, das vor Ort persönlich mit Ihnen abzuklären. Ich erwarte Ihren Rückruf. Zeitnah. 10. März, 18.09 Uhr. Malchow, Herr Steinhaus, ich habe heute Ihr Fax bekommen. Von Ihrem Anwalt. Ich habe es an meinen Anwalt weitergereicht. Er sagt, Sie kommen damit niemals durch. Sie müssen zahlen. Wir können das also gerne vor Gericht klären lassen, wie Sie wollen. Aber ich nehme an, Ihr Ruf ist Ihnen nicht gänzlich gleichgültig. So eine, sagen wir mal, merkwürdige Zahlungsmoral spricht sich herum. Sie werden niemanden finden, der noch irgendwelche Aufträge für Sie übernimmt. Es sei denn, wir beide kommen doch noch irgendwie zu einer Übereinkunft. Gütlich. Unter zivilisierten Menschen sollte das möglich sein, oder? Wenn Sie uns die Anwaltskosten ersparen, bin ich durchaus bereit, Ihnen noch einmal beim Preis entgegenzukommen. Ich erwarte Ihren Anruf. Sagen wir bis morgen? Wenn nicht, einen schönen Tag noch. Er hat nicht zurückgerufen, oder? Nein. Er ist kein zivilisierter Mensch. Im Übrigen, falls es Sie tröstet, Sie sind nicht der Erste, mit dem er so verfährt. Er macht das immer so. Er nennt das Kneten. Ja, für ihn ist das ein Spiel. Er will sehen, wie lange Sie durchhalten. Er würde es niemals auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen. Er weiß, dass er das nicht gewinnen würde. Aber er spielt auf Zeit. Er hat gute Nerven. Und einen guten Anwalt. Der findet immer irgendeine Formalie, die den Verhandlungstermin hinauszögert. Er spekuliert darauf, dass Sie vorher in die Knie gehen. Er sucht sich seine Kandidaten gezielt danach aus. Kleine Firmen, 4, 5 Mitarbeiter, mit wenig Eigenkapital, wenig Reserven. Die meisten geben spätestens nach 2 Monaten auf und verzichten auf einen Großteil ihres Geldes, nur um überhaupt noch etwas zu bekommen. Alle Nachrichten gelöscht. Restspeicherzeit 24 Minuten. Warum tun Sie das? Wir sitzen beide im selben Boot, oder? Sie wollen Ihr Geld zurück. Ich meine Würde. Wir sind sozusagen natürliche Verbündete. Außerdem, ohne Maske sind Sie sicher hübscher, oder, Herr Malchow? Voilà, da haben wir den Beweis. Und? Besser? Ja, es tut mir leid, ich wollte Sie nicht... Ines. Stefan. Willkommen im Club. Wie viel schuldet er Ihnen? 42.000. Alles in allem. Wie lange schon? 3 Monate. Sie wollten nicht auf die Gerichtsverhandlung warten? Ich kann es mir nicht leisten zu warten. Ich brauche das Geld. Ich muss das Material bezahlen. Meine Leute, wenn ich das Geld nicht kriege, dann... Ist alles aus. Die Bank? Ja. Nichts zu machen? Wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft. Wir? Nicht so groß wie das hier. Sie sind also wirklich verheiratet? Was? Unter Ihrem Handschuh, Ihr Ehering. Ja. Sie dringen in ein fremdes Haus ein, bedrohen eine fremde Ehefrau mit ihrer Waffe und tragen ihren Ehering dabei. Tja, in guten und in schlechten Tagen. Frank hat seinen Ring schon lange abgelegt. Sie nicht? Die Hoffnung. Ach, hier. Helfen Sie mir? Geben Sie her. Danke. Haben Sie Kinder? Ja, 2 Mädchen. Und? Behandeln Sie sie gut, Ihre Frauen? Ich bemühe mich. Bei fremden Frauen sind Sie nicht so zärtlich. Ich wollte wirklich nicht... Ich vergebe Ihnen, Stefan, wenn Sie den Korken rauskriegen. Aber ich kann Ihre Wut verstehen. Wahrscheinlich hätte ich genauso gehandelt an Ihrer Stelle, wenn ich eine Waffe hätte. Die Frage ist nur, wie kommen Sie da jetzt wieder raus? Wir beide, als Gewinner. Ist gut, nicht? Ja. Der Wein, Sie haben ihn noch gar nicht probiert. Gut. Schmeckt er Ihnen nicht? Doch. Sie stehen mehr auf härtere Sachen? Nein, ich... Scherben bringen Glück. Sie sind so unruhig. Stefan, Sie brauchen keine Angst zu haben. Er kommt noch lange nicht. Ich habe keine Angst. Warum setzen Sie sich nicht? Hm? Zu mir? Oder haben Sie Angst vor mir? Was? Nein, ich... Sie haben mir Angst gemacht, als Sie da plötzlich vor mir standen mit Ihrer Maskenmütze. Ich habe wirklich gedacht, mein letztes Stündchen hätte geschlagen. Ich habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Ja. Im ersten Augenblick habe ich gedacht, er hätte sie geschickt. Geschickt? Wer? Mein Mann, um mich zu töten. Ihr Mann? Ja. Bei Selbstmord zahlt die Lebensversicherung nicht unbedingt. Bei Mord schon. Sie trauen Ihrem Mann das zu? Dass er Sie ermorden lassen könnte? Sie nicht? Warum lassen Sie sich nicht scheiden? Bis das der Tod. Ja, mein Mann würde die Hälfte kriegen. Von der Firma, vom Haus, allem. Besser die Hälfte als zu leiden. Ja, vielleicht. Aber das wäre nicht gerecht, oder? Ich habe alles in die Ehe eingebracht. Frank nichts. Außer sich selbst. Er war ein mittelloser Bauingenieur mit einer gewissen Ausstrahlung auf vernachlässigte Frauen. Ja, er hat seine Rolle perfekt gespielt. Bis nach der Hochzeit. Er hat es auf die Firma abgesehen, nicht auf mich. Er würde eine Scheidung niemals akzeptieren. Die Hälfte? Er will alles. Ohne mich. Sie sollten nicht so viel... Keine Sorge, ich vertrage das. Ich habe Übung in Verzweiflung. Meine Waffe gegen die Verzweiflung. Die Einsamkeit. Das Leben ist ungerecht, oder? Ungerecht verteilt. Das Glück. Die Lebensmittel. Mein Mann und ich, ja, wir haben jede Menge Geld und keine Liebe. Und Sie? Das ist ungerecht, oder? Tragisch. Dabei wäre es so einfach, das zu ändern. Ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen weniger Geld, ein bisschen mehr Geld. Ein bisschen weniger Einsamkeit. Die Flasche, Vorsicht! Oh, ups, tut mir leid. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Schon gut. Ich mach das weg. Nein, lassen Sie. Die Flasche ist mir aus der Hand. Hören Sie auf! Oh, das war keine Absicht, wirklich. Ist gut. Stefan. Alles gut. Setzen Sie sich wieder zu mir. Ich verspreche Ihnen. Was sind das für Tabletten, die Sie da nehmen? Was? Na, die Packung in der Küche. Sanolat. Was ist das für ein Zeug? Ist doch nicht für einen Kreislauf. Warum nehmen Sie die? Was ist los mit Ihnen? Mir ist schlecht. Was? Alles in Ordnung? Ja. Alles, ja, alles bestens. Danke, Stefan. Als ob dich das kümmert. Als ob das irgendjemand kümmert. Ihr glaubt, ihr könnt euch alles nehmen. Männer. Stefan, was ist denn los? Wieso gehst du noch nicht ran? Wo bist du? Warst du bei der Bank? Hörst du, Stefan? Komm nach Hause. Bitte. Wir finden eine Lösung. Wir schaffen das. Zusammen. Papa, ich habe ein Bild für dich gemalt. Mit einer Schlange und einem Pferd. Willst du es sehen? Stefan? Wo sind Sie? In der Küche. Ah, hier sind Sie. Ich dachte, Sie bewachen mich. Und? Besser? Sie sind der fürsorglichste Einbrecher, der mir jemals begegnet ist. Auch ein Glas? Wasser? Nehmen Sie mich lieber an den Arm. Was? Wir müssen üben. Fester. Um den Hals. Ja. Na komm, nicht so schüchtern, Stefan. Wenn er spüren soll, dass Sie es ernst meinen, muss ich es spüren. Fester. Noch... Es muss entschlossen wirken. Ja, ja, ja, gut so. Sie riechen gut. Du. Da, das reicht. Noch den Revolver an den Kopf. Schluss jetzt. Wollen Sie Ihr Geld zurück oder nicht? Ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, ja, ja, ja, natürlich. Ich werde auf hysterisch machen, wenn er kommt. Nein, nicht. Bitte, bitte, nein, nein, nein, bitte, bitte, bitte nicht, nein, nein. Gut? Ja. Ich habe früher Theater gespielt im Internat. Ich wollte immer Schauspielerin werden. Naja, Kleinmädchenträume. Na, was haben Ihre Töchter für Flausen im Kopf? Was? Na, für Jungs ist es noch zu früh, oder? Wie alt sind Ihre Töchter? 5 und 7. Da sind Sie noch richtig süß, was? Also, ich war süß. Mit 6. lange her. Sie sind vernarrt in sie, oder? Sicher. Väter lieben ihre Töchter. Also mein Vater war vernarrt in mich. Ich war sein Ein und Alles. Haben Sie Pferde? Pferde? Die Mädchen lieben Pferde. Ich hatte einen Schimmel, Stute. Laila. Ich habe sie geliebt. Sie hat mich beschützt. In meinen Träumen. Sie sollten ihren Töchtern ein Pferd kaufen. Sie werden sie ewig dafür lieben. Ich bin froh, wenn ich die laufenden Kredite bedienen kann. Wer weiß, vielleicht ist eins im Tresor versteckt. Was? Ein Pony. Als Bonus. Ich will nur, was mir zusteht. Stefan, Bescheidenheit ist eine Zier und außerdem verdächtig. Sie sollten auf jeden Fall das Collier mitnehmen. Es ist von meiner Mutter. Mein Vater hat es ihr zum 50. geschenkt. Es ist mindestens ein Pony wert. Nein, das... Es gehört mir. Ich schenke es Ihnen. Seien Sie ein braver Gangster. Wohin gehen Sie? Tun Sie es für Ihre Töchter. Bleiben Sie stehen. Wollen wir ein bisschen Musik? Nein. Zur Entspannung. Hier kommen Sie, Stefan. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Da scheint Sie jemand zu vermissen. Warum gehen Sie nicht ran? Sie sollten rangehen, Stefan. Sie vermisst Sie. Oder ist sie eifersüchtig? Was? Ihre Frau. Hat sie keinen Grund zu? Nein. Danke. Haben Sie ein Foto von ihr? Mein Vater hatte immer ein Foto von meiner Mutter in seiner Brieftasche. Und von mir. Seine beiden Schätze. Frank findet sowas übertrieben. Genauso wie Kinder. Ich hätte gerne Kinder gehabt. Wenigstens eins. Wer zu spät kommt. Frank ist fast 10 Jahre jünger. Früher hätte das keine Rolle gespielt. Wenn man immer alles vorher wüsste, oder? Was passieren wird. Okay, sera, whatever will be. Ist sie schön? Wer? Ihre Frau. Ja. Schöner als ich? Spieglein, Spieglein an der Wand. Können Sie sich an das Gefühl erinnern? Hören Sie. Als Sie Ihre Frau, Ihre zukünftige, zum ersten Mal gesehen haben. Das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie nicht mehr? Aber sowas vergisst man nicht, Stefan. Als Sie sie zum ersten Mal in die Arme genommen haben. Was haben Sie da empfunden? Liebe? Leidenschaft? Lust? Können wir das lassen? Waren Sie nicht glücklich? Geht Sie das was an? Männer reden nicht über ihre Gefühle. Wieso? Weil sie keine haben? Sonst könnten sie keine Geschäfte machen. Oder in fremde Häuser einbrechen. Hören Sie, ich möchte nicht, dass... Männer haben Interessen, Absichten, Ziele. Wie sie dahin kommen, ist ihnen egal. Selbst wenn sie dafür über Leichen gehen müssen. Frauen... Ich habe sie gebeten. Ich sie nicht. Ich habe sie nicht gebeten. Sie sind ungefragt hier eingedrungen. In mein Haus, in mein Leben. Tut mir leid. Ich wollte nicht... Oh Gott, vergessen Sie es bitte. Bitte vergessen Sie es. Ich rede zu viel. Es ist... Bei mir ist alles schief gelaufen. Anders als bei... Oh Gott. Verzeihen Sie, ich wollte nicht... Auf einem Fest. Da haben Sie Ihre Frau? Meine spätere. Aber Sie haben es sofort gewusst, nicht wahr? Naja, gewusst. Gefühlt. Gewünscht. Die Sehnsucht. Ja. Was hatte sie an? Was sie anhatte? Na, kommen Sie. Das Auge ist immer mit, oder? Ein Kleid. Natürlich. Männer stehen auf Kleider. Es war Sommer. Kurz. Was? Je kürzer das Kleid. Na, kommen Sie, Stefan. Auch dafür brauchen Sie sich nicht zu schämen. Das ist unsere Natur. Wir senden Botschaften aus. Und... empfangen. Manchmal ohne es zu wissen. Geheime Botschaften, Signale. War es sehr kurz? So gesehen. Ja, Sie sind ja ins Netz gegangen. Das war nicht nur das Kleid. Nein, Sie waren füreinander bestimmt. Schicksal. Wie wir beide. Haben Sie sie angesprochen? Nachdem ich mir Mut angetrunken hatte. Was haben Sie gesagt? Ich glaube, ich habe Sie zum Tanzen aufgefordert. Sie tanzen? Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Man wächst über sich hinaus. Wenn man verliebt ist. Oder wenn man hasst. Kathleen hat meinen Finger bemerkt. Den fehlenden. Wie Sie. Kathleen. So heißt sie? Ja. Ein schöner Name. Stefan und Kathleen. Tanz ins Glück. Wird sie verlassen? Was? Mit den Kindern, wenn ihre Firma pleite geht. Sie sollten keinen Whisky... Haben Sie Angst, dass ich Ihnen etwas wegtrinke? Sie brauchen einen klaren Kopf, wenn er kommt. So. Kommt er. Was machen wir, wenn er sich weigert, den Tresor zu öffnen? Na, dann werde ich Sie erschießen. Sie sollten sich ausruhen. Stefan, legen Sie sich hin. Hier, aufs Sofa. Ich löse Sie am Fenster ab. Sagen Sie mir nicht, was ich zu tun habe. Ich meine es doch nur gut. Ja, sicher. Vertrauen Sie mir nicht? Ich bin auf Ihrer Seite, Stefan. Das habe ich bewiesen, oder? Aber wenn Sie mir nicht trauen, vielleicht wäre es dann besser... Wenn Sie endlich den Mund halten würden. Glauben Sie, Sie stehen das alleine durch? Vielleicht sollten Sie sich das Ganze nochmal überlegen. Noch können Sie zurück. Sie können einfach wieder gehen. Den Schmuck mitnehmen. Es wird aussehen wie ein Einbruch. Ich werde Sie nicht verraten. Gehen Sie nach Hause, Stefan. Zu Ihrer Frau und Ihren Kindern. Solange es noch nicht zu spät ist. Ich werde einen Ausweg finden. Das verspreche ich Ihnen. Es gibt kein Zurück. Ich brauche das Geld. Ich werde dafür sorgen, dass Sie es bekommen. Ach ja? Wie denn? Wollen Sie Ihrem Mann gut zureden? Oder Ihr Collier verkaufen? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. So, welche denn? Sie erschießen ihn. Was? Mein Mann kommt spät nachts nach Hause und findet einen Einbrecher in der Wohnung vor. Er will die Polizei rufen, aber der Einbrecher kommt ihm zuvor und erschießt ihn. Ich finde Frank am nächsten Morgen im Wohnzimmer. Ich rufe die Polizei. Ich habe nichts gesehen und gehört. Ich habe Schlaftabletten genommen. Wie immer. Keine Zeugen. Sie wollen, dass ich Ihren Mann umbringe? Ich gebe Ihnen das Geld. Ihre 40.000 und noch 50 drauf. Was reden Sie? Ich bin kein Mörder. Es wäre sozusagen Notwehr. Hören Sie auf. Erzählen Sie mir nicht, Sie hätten nicht schon selbst daran gedacht. Sie sollen den Mund... Sie haben die Grenze schon überschritten. Sie haben sich entschlossen zu handeln. Sie haben sich eine Waffe beschafft. Sie sind in unser Haus eingedrungen. Seien Sie still. Wollen Sie lieber, dass Ihre Frau Sie verlässt? Seien Sie endlich still! Ja, sehr gut. Sehr überzeugend. Bravo. Was? Ihre Wut. Genau so müssen Sie ihm gegenübertreten. Keinen Zweifel, keine Angst, nur Zorn, Entschlossenheit. Er muss spüren, dass Sie es ernst meinen. Sonst wird er Ihnen den Tresor niemals öffnen. Stefan? Nein. Stefan, haben Sie geglaubt, ich meine das ernst? Nein, Stefan, doch? Oh, vielen Dank. Die verhinderte Schauspielerin freut sich über die Blumen. Ich sollte Sie erschießen. Stefan... Damit Sie endlich still sind. Vorsicht mit der Waffe. Sie, nicht Ihren Mann. Stefan, Machen Sie sich nicht unglücklich. Was wissen Sie denn schon vom Glück? Wer sind Sie denn? Was denn? Eine hässliche, alte Trinkerin. Was? Warum geht er wohl zu anderen Frauen, hä? Warum sagen Sie das? Weil er es nicht aushält. Ihr Mann. Sie. Ihr besoffenes Geplapper. Stefan. Ich hätte mich niemals drauf einlassen dürfen. Auf Sie. Oh. Niemand weiß, dass ich hier bin. Nein, Stefan, bitte, bitte. Niemand hat mich gesehen. Bitte. Sie sind die Einzige. Keine Zeugen. Frank. Was? Die Maske. Ziehen Sie die Maske über. Es tut mir leid. Schnell! Ja. Wir machen alles wie besprochen. Lassen Sie mich reden. Er kennt Ihre Stimme. Du bist noch auf? Was ist hier los? Die Hände offen! Wie kommen Sie hier rein? Er will an den Tresor. Ich rufe die Polizei. Du, sag in Zahlen, sonst! Die Waffe runter. Frank, nein, bitte, bitte, bitte. Frank! Lassen Sie sie los, dann mache ich den Tresor auf. Jetzt mach den Tresor! Und keine Tricks, sonst Frau! Okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Mach Tür auf. Jetzt hol Geld raus. Alles. Da ist kein Geld drin. Was? Nur das hier. Nein, nein, in meinem nein. Haus bedroht mich niemand. Hast du das verstanden, du verdammter Penner? Die Maske runter. Malchow. Du musst ihm helfen. Wie ist er hier reingekommen? Er braucht einen Arzt. Hast du ihn reingelassen? Er hat die Scheibe eingeschlagen. An der Verandatür stand plötzlich vor mir. Er hat mich bedroht. Oh, Notwehr. Wir müssen einen Arzt. Der braucht keinen Arzt mehr. Was ist er? Oh Gott. Fass ihn nicht an. Oh Gott, du hast ihn erschossen. Lass ihn. Warum hast du ihn? Hör auf! Woher hast du die Pistole? Erkennst du sie nicht wieder? Vaters. Du hast sie mir vermacht. Vergessen. Leg sie weg. Damit ich dich beschützen kann. Leg sie weg! Schon gut, beruhig dich. Aber was hast du vor? Ich rufe die Polizei. Nein. Bleib stehen. Was? Bleib. Ines? Wo bist du gewesen? Ines, bitte. Wo? Was meinst du? Als ich dich angerufen habe. Ines, bitte. Leg den Revolver weg. Du bist nicht gekommen. Ich konnte doch nicht wissen. Ich habe dich angefleht. Hat er dir was angetan? Wo bist du gewesen? Im Büro? Das weißt du doch. Du warst nicht im Büro. Natürlich war ich da. Die Musik. Die Musik? Was für Musik? Da ist kein Radio im Büro. Wann bist du denn das letzte Mal im Büro gewesen? Bei deinem Vater? Auf dem Schoß? Beruhig dich, Ines. Jetzt bin ich ja da. Bleib stehen. Schatz. Du betrügst mich. Warum sollte ich das tun? Du hast auch ihn betrogen. Was redest du? Stefan hat mir alles erzählt. Stefan? Er wollte nur sein Geld. Malchow. Du hast mit ihm gesprochen. Mhm. Was hat er dir erzählt? Du hast ihn um sein Geld betrogen. Ich ihn? Er hat mich betrogen. Uns. Ich bin in Vorleistung gegangen, damit er Material kaufen kann. Vernünftiges Material, made in Germany. Und was macht er? Er streicht das ganze Geld ein und kauft lauter Schrott. Der ganze Dachstuhl muss wieder abgerissen und nochmal gebaut werden. Weißt du, was das kostet? Uns? Das muss alles neu geplant und organisiert werden. Was glaubst denn du, warum ich nochmal ins Büro bin? Ines. Du glaubst jemanden, der in unser Haus eindringt, der dich bedroht mehr als mir. Du stehst unter Schock. Hat er dir wehgetan? Niemand darf dir wehtun. Ich beschütze dich. Komm, Schatz, gib mir den Revolver. Er liebt seine Frau. Du bist meine Frau. Wir gehören doch zusammen. Wollen wir was trinken? Du liebst mich nicht mehr. Komm, gib mir den Revolver. Ich habe dich geliebt. Ich liebe dich doch auch. Du lügst. Ines! Polizeinotruf, guten Morgen. Da ist ein Mann. Hallo? In unserem Haus. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen und Adresse. Er hat eine Waffe. Bleiben Sie ganz ruhig. Oh Gott. Wie ist Ihr Name? Ines. Nein, bitte. Werden Sie bedroht? Bitte nicht. Ich brauche Ihren Namen. Nein. Hallo? Können Sie mich hören? Hallo? Hören Sie mich? Leichtes Spiel. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Es sprachen Ines, Leslie Morton, Frank, Christian Körner, Fremder, Tim Safey, Polizist, Bert Wesselmann, Frau, Eva Meckbach. In weiteren Rollen Kirstin Petri, Camille Schäfermeier, Michael Wibitzki und Sascha Zeus. Ton und Technik Johanna Fegert und John Krohl. Regieassistenz Christoph Schwab. Musik Tillmann Erhorn. Regie Beatrix Ackers. Produktion Südwestrundfunk 2015. Dramaturgie Uta Maria Heim.